Okay, мы okay. завершаем нашу серию «Победители». Wir schließen unsere Predigtserie Gewinner. И сегодня мастер-класс по теме. Und heute haben wir Masterclass, also Meister. Как избавиться? Мастер-класс. Мастер-класс. Das ist Deutsch. Okay, Masterclass. Как избавиться от проблем? Also wie schafft man die Probleme los? Мы сейчас порепетируем. Also wir werden das jetzt trainieren, also proben. Machen одной рукой. Also du sollst mal mit deinem Arm wedeln. На проблему, oder winken. Потом ногой. Und dann mit deinem Fuß. И так 40 раз по два. Und das 40 mal jede Seite. И проблемы все уйдут. Und die Probleme gehen alle weg. Okay, моя okay. тема сегодня. Also mein Thema heißt heute. Три совета для победы. Drei Tipps für Gewinner. И я сегодня хочу говорить о победителях. Also ich möchte heute über die Gewinner reden. Я хочу, чтобы все были победителями. Ich will, dass ihr hier alle Gewinner seid. Конечно, иногда мы проигрываем наши битвы. Natürlich, manchmal verlieren wir unsere Kämpfe. Маленькие. Also kleine, но главная kleine цель. Aber das wichtigste Ziel, мы победим. Also wir werden gewinnen. Потому что Дух Божий с нами. Denn Heiliger Geist ist mit uns. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Но сначала мы прочитаем несколько стихов из 11 главы послания к евреям. Also zuerst werden wir jetzt ein paar Verse lesen aus der Botschaft an die Hebräer. Эта глава 11. известна как гимн веры. Also diese Kapitel ist bekannt als eine Devise des Glaubens. Здесь Павел упоминает библейские also герои des Glaubens. Also der Paulus erwähnt hier Helden. Авраам, Сара, Исаак. Also Abraham, Sara, Isaac. Иосиф, Моисей и другие. Also Josef, Mose und noch andere. Почитайте эту главу внимательно дома сами. Also bitte lest aufmerksam diesen Kapitel zu Hause. Я буду сегодня читать из современного перевода по-русски. Also wir wollen heute aus der modernen russischen Übersetzung lesen. 13-16 стих читаю. Also wir wollen 13 und 16 lesen. Все сии умерли в вере, не получив обетования, а только издали видели оны и радовались, и говорили о себе, что они странники, пришельцы на земле. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Пусть ему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Diese sind alle im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben, sondern sie haben es nur von ferne gesehen und waren davon überzeugt und waren es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. В небесном городе будут жить победители. Also in der himmlischen Stadt werden Gewinner leben. Аминь. Аминь. Аминь. Аминь. И Писание говорит нам, und die Schrift sagt uns, что каждый из нас верующий, dass jeder von uns Gläubigen получит воздаяние, wird also eine Belohnung bekommen. Воздаяние. Скажи воздаяние. Also eine Belohnung. Sag mit mir Belohnung. Ага. Okay. И слово воздаяние означает не наказание, а награду. Das Wort Belohnung oder Vergeltung bedeutet nicht eine Bestrafung, sondern eine Belohnung. Награду. Also ein Verdienst sozusagen, das награду. Was du ein Preis. И Господь, Он видит все твои битвы. Und der Herr sieht alle deine Kämpfe. И Он знает цену твоей победы. Und er kennt den Preis von deinem Sieg. И мы читаем дальше с 32 по 40 стих. Und wir lesen weiter von dem Vers 32 bis 40. По-немецки? Mm-hmm. Okay. Und was soll ich nur sagen? Die Zeit würde mir ja fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon und Barak und Simson und Jephthä und David und Samuel und den Propheten, die durch den Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit erwirkten, Verheißungen erlangten, die Rachen des Löwen verstopften. Sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht, sind der Schafe, die Schärfe des Schwertes entkommen. Sie sind aus Schwachheit zu Kraft gekommen, sind stark geworden im Kampf, haben die Heere des Fremden in die Flucht gejagt. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder. Andere aber ließen sich marten und nahmen die Befreiung nicht an, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Und andere erfuhren Spott und Geißelung, dazu Ketten und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht. Sie erlitten den Tod durch Schwert. Sie zogen umher in Schafspelzen und Ziegenfellen. Erlitten Mangel, Bedrückung, Misshandlung. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und Löchern der Erde. Und diese alle, obgleich sie durch den Glauben ein gutes Zeugnis empfingen, haben das Verheißene nicht erlangt, weil Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet würden. Кто-нибудь желает поучаствовать в таких страданиях? Möchte jemand bei solchen Leiden mitmachen? Упаси Бог. Also Gott bewahre uns davor. Не надо нам такого счастья, да? Also keiner möchte so ein Glück haben. Библия говорит, когда человек рождается, die Bibel sagt, wenn der Mensch geboren wird, он приходит страдания. Er kommt zu den Leiden. Это не значит, что Бог запланировал для нас страдания. Das bedeutet nicht, dass Gott für uns diese Leiden geplant hat. Но мы приходим в грешный мир. Aber wir kommen in eine sündige Welt. Где царит hinein. Беззаконие, грех и смерть. Wo Könige der Ungerechtigkeit herrschen, wo es Gesetzlosigkeit herrscht und Sünde. Человек рождается, а проблема уже подстерегает его. Der Mensch kommt zur Welt und die Probleme warten schon auf ihn. Mm-hmm. Христианин или неверующий, это не важно, проблемы будут у всех. Ob das ein Christ ist oder ein Ungläubiger ist, die Probleme werden alle haben. Но знаете, в чем разница? Aber wisst ihr, wo der Unterschied besteht? Разница в том, der Unterschied besteht darin, через них пройти. Wie man diese Probleme durchgeht. Вот неверующий человек, also ein ungläubiger он Mensch, вынужден в одиночку справляться со своими проблемами. Er ist gezwungen, praktisch alleine mit diesen Problemen gerecht zu werden. И иногда вот эти горы проблем так задавливают его, что он просто ломается. Und manchmal erdrücken ihn diese Berge von Problemen, dass er zusammenbricht am Schluss. Но когда ты знаешь, для чего и для кого ты живешь. Aber wenn du weißt, für was und für wen du lebst. Когда ты знаешь, что Божий Дух в тебе. Wenn du weißt, dass Geist Gottes in dir lebt. Когда ты молишься и веришь. Wenn du betest und glaubst. Тогда ты все преодолеешь. Dann wirst du alles überwinden. Аминь. Amen. И Господь создал нас воинами. Und der Herr hat uns zu den Kämpfer gemacht. Скажите друг другу, ты воин. Sagt zueinander, du bist ein Kämpfer. Ты воин. Du bist ein Kämpfer. Du bist ein Kämpfer. Я хочу, чтобы вы поняли. Ich will, dass ihr eins begreift. Бог создал нас воинами. Gott hat uns zu den Kämpfern gemacht. Он заложил в нас желание бороться. Er hat in uns diesen Wunsch reingelegt, zu kämpfen. Добиваться цели. Das Ziel zu erreichen. Вот это стремление к лучшему. Also dieses Streben nach dem Besseren. Чего-то достичь. Also etwas zu erreichen. Ты воин. Du bist ein Ты Kämpfer. Воин. Du bist ein Kämpfer. Ты воин. Du bist ein Kämpfer. Аминь. Amen. Вот почему-то кому-то непременно нужно срываться с места. Also wieso ist das so, dass jemand unbedingt vom Platz... ich verstehe nicht. Wenn jemand plötzlich vom Platz aufstehen möchte oder los, also, wo plötzlich jemand in eine andere Stadt fahren möchte oder auf die Straße gehen und das Evangelium predigen und dann abhaut, wenn jemand deine Predigt nicht gefällt. Also geht nicht zu ihnen, denn euer Leben wird dadurch verändert werden. Потому что Божий Дух здесь действует. Weil Gottes Geist hier wirkt. Кстати, апостолов тоже называли всесветными возмутителями. Übrigens, die Aposteln wurden genannt, dass sie Aufrührer sind, also Weltaufrührer. Я хочу сказать, с Богом жить весело. Also ich sage euch, mit Gott ist es wirklich lustig zu leben. Хотя и есть трудности. Natürlich gibt es auch Schwierigkeiten. Конечно, у нас есть трудности. Natürlich haben wir Schwierigkeiten. Если кто-то тебе говорит, придешь к Богу, у тебя не будет проблем, это вранье. Also wenn jemand zu dir sagt, wenn du zu Gott kommst und wirst keine Probleme haben, das ist eine Lüge. Конечно, у нас есть трудности. Natürlich haben wir Schwierigkeiten. Но Бога иногда есть такие неожиданные решения для Aber нас. Gott hat manchmal solche unerwarteten Lösungen für uns parat. И у него всегда есть выход. Und er hat immer einen Ausweg. Для тебя и для also меня. Also für dich und für mich. Аминь. Amen. Amen. И вот возвращаясь к нашему месту Писания. Also wenn wir zurückkehren zu unserem zu unserer Bibelstelle. Вы еще помните его, да? Also erinnert euch okay. immer noch daran. Напрашивается вопрос. Also es kommt so eine Frage auf. Вот эти все люди. All diese Menschen. От которых побивали камнями, die gesteinigt wurden, которые были брошены в темницу, die in den Kerker geworfen worden которых sind, перепиливали, die man zersägt hat, и так далее, und so weiter. Это были реальные люди, das waren reale Menschen, или это просто аллегория библейская, oder ist das bloß Allegorie, eine biblische Allegorie? Я думаю, что вы все со мной согласны, да, что это были реальные люди. Ich denke, ihr stimmt mir alle zu, das waren reale Menschen. И вот тогда возникает вопрос. Und dann kommt so eine Frage hervor. Они смогли через это пройти. Also wie konnten sie das alles schaffen und das durchgehen, durchstehen? Как они вообще в таких ситуациях не сломались? Also wie sind sie durch diese Situationen nicht zusammengebrochen? Вы знаете, в наше время иногда слышишь христиан. Wisst ihr, manchmal hört man zu unserer Zeit Christen. Бог не ответил на мою молитву. Gott hat mein Gebet nicht beantwortet. Я не хочу больше ходить в церковь. Ich will überhaupt nicht mehr in die Gemeinde Я gehen. Я не буду больше молиться. Ich werde nicht mehr beten. Как можно через это пройти? Also, wie kann man da durchgehen? Давайте разбираться. Lass uns mal das mal auseinandernehmen. Вот эти люди, они не просто сломались. Also, diese Menschen sind nicht nur einfach so они, nicht zusammengebrochen. Они не просто не сломались, Entschuldigung. Ja. Они не сломались. Sie sind nicht zusammengebrochen. Но sie они вышли из этих сражений победителями. Sondern sie kamen aus diesen Kämpfen als Gewinner raus. Мы на этой неделе ездили на похороны отца Генри. Wir sind diese Woche auf die Beerdigung von dem Vater vom Henry gefahren. Я извиняюсь, у вас, конечно, мог быть свои герои. Also ich entschuldige mich, vielleicht habt ihr selber eure Helden. Ну, я просто не могу не сказать о том, что меня вот сильно коснулось. Aber ich kann einfach nicht schweigen, das, was mich so sehr berührte. Во время преследования христиан в Советском Союзе, während der Verfolgung in Sowjetunion von den Christen, верующих сажали в тюрьму. Also Gläubige wurden inhaftiert. И христиане тайно собирались по домам. Und die Christen sind heimlich in den Hauskirchen gewesen, also zu Hause. Любая христианская литература была запрещена. Also jegliche christliche Literatur war verboten. Просто за Библию могли дать просто запросто 5 лет. Also einfach, wenn du eine Bibel besessen hast, hättest du 5 Jahre bekommen. И вот одному служителю в церкви тайно сообщили, что к нему скоро пожалуют гости с обыском. Und so hat man einem Diener, also einem Mitarbeiter in der Gemeinde, erzählt, dass er bald einen Besuch bekommen wird. Mit Durchsuchung. Also mit Durchsuchung. Mhm. И у этого человека была семья. Und dieser Mann hat eine Familie gehabt. И он знал отца Генри. Er kannte Vater vom Henry. Он знал, что он мудрый человек. Er wusste, dass er ein weiser Mann ist. Он пришел к нему и говорит. Er kam zu ihm und sagte: Я люблю Иисуса. Ich liebe Jesus. Но я так боюсь. Aber ich habe solche Angst. И отец отвечает. Und der Vater antwortet ihm: Я тоже боюсь. Ich habe auch Angst. Ich всегда боялся. Und ich habe auch immer Angst gehabt. И я не знаю никого. Und ich kenne keinen. Кто был бы арестован и не боялся. Der inhaftiert wurde und keine Angst davor gehabt hat. Молись Господу. Bete zum Herrn. И он даст тебе силу. Und er wird dir die Kraft dafür geben. Отец был пастором. Der Vater war ein Pastor. Его много раз арестовывали. Er wurde öfters mal inhaftiert. И он тоже боялся. Und er hatte auch Angst gehabt. Да, он боялся. Ja, er hatte Angst. Но он шел и делал то, что должен. Aber er ging und hat das gemacht, was er machen musste. Крестил людей в проруби по ночам. Er hat nachts die Menschen in dem kalten Fluss getauft. Служил людям. Er hat den Menschen gedient. Проповедовал Евангелие. Er hat das Evangelium растил gepredigt. Растил детей. Er hat die Kinder erzogen. Был пастором. War ein Pastor. Он шел и делал то, что должен. Also er ging und hat getan, was er tun musste. Так из какого теста сделаны эти люди? Also aus welchem Teig sind diese Menschen denn gemacht? Из какого теста сделаны эти люди? Also aus welchem Teig sind diese Menschen gemacht? И вот все эти герои, und all diese Helden, которые мы прочитали в 11 главе, wo wir jetzt in dem Kapitel 11 gelesen haben, они тоже боялись. Sie hatten auch Angst gehabt. Они были такие же люди, как и мы. Sie waren genau solche Menschen wie wir. Они тоже боялись. Sie hatten auch Angst. Но оставались верными Господу до конца. Aber sie blieben dem Herrn treu Что bis zum Schluss. Ими двигало? Also was hat sie denn bewegt? Давайте прочитаем 1 Коринфянам 9:24-25. Lass uns aus 1. Korinther 9 lesen, die Verse 24 und 25. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Каждый, кто соревнуется в состязаниях, проходит трудную подготовку. Они получают недолговечный лавровый венок. Мы же получаем венец неувидаемый. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem. Jene, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber unvergänglichen. Когда мы начинаем нашу христианскую дистанцию, also wenn wir unser Wettkampf, unseren christlichen Wettkampf anfangen, мы не должны привязываться к маленьким целям. Dürfen wir uns nicht an die kleinen Ziele binden. Господь, сегодня наполни меня Твоим Словом. Herr, fülle mich heute mit Deinem Wort auf. Сегодня наполни меня Твоей благодатью. Also heute fülle mich mit Deiner Gnade auf. Мне сегодня так хорошо с Тобой, Господь. Mir geht es heute mit Dir so gut. И завтра то же самое. Und morgen dasselbe. Сегодня, сегодня, also сегодня. Heute, heute, heute, heute. Это все правильно. Das ist alles richtig. Это правильно. Das ist alles И richtig. Оно подпитывает тебя каждый день. Und das nährt dich jeden Tag. Это, так сказать, твоя ежедневная манна. Das ist sozusagen dein alltägliche Manna. Бог давал Израилю ежедневную манну в пустыне. Помните, also да? Also Gott hat täglich dem Israel-Volk in der Wüste die Manna gegeben. Könnt ihr euch Но erinnern? aber он вёл их в обетованную землю. Aber er hat sie in das verheißene Land geführt. И вот не ежедневная манна была целью. Also nicht die alltägliche Manna war das Ziel, но обетованная земля, sondern das verheißene Land. Понимаете меня? Versteht ihr mich? Не ежедневная манна, но обетованная земля. Nicht die alltägliche Manna, sondern das verheißene Land. Эта манна, она просто давала им силы достичь главной цели. Diese Manna hat eigentlich dazu gedient, dass sie die Kraft bekommen, um ihr Ziel zu erreichen. Бог хочет, чтобы мы возрастали. Gott möchte, dass wir erwachsen werden чтобы und wachsen. Чтобы мы уподоблялись Иисусу Христу. Damit wir Jesus Christus ähnlicher werden. И, конечно, у каждого из нас случаются трудные времена. Und natürlich bei jedem von uns kommen schwierige Zeiten. Когда вдруг наша вера нас больше не вдохновляет. Wenn plötzlich unser Glauben uns nicht mehr inspiriert und ermutigt. И вот в таком случае. Und in dem Fall. Единственное правильное решение. Die einzig richtige Entscheidung. Кто-нибудь уже переживал такое, да? Hat schon jemand von euch sowas erlebt? Вот единственное правильное решение, послушай его. Also die einzig richtige Entscheidung, bitte hör genau zu. Как бы ни была твоя, трудна твоя дистанция. Egal wie schwierig dein Wettlauf ist. Не переставай искать Бога. Hör niemals auf, nach Gott zu suchen. Все равно ищи его лица. Du sollst trotzdem nach seinem Angesicht suchen. Все равно молись. Du sollst trotzdem weiterhin beten. Читай Библию. Lese weiterhin Bibel. Ищи общение с твоими братьями и сестрами во Христе. Und suche nach der Gemeinschaft mit deinen Brüdern und Schwestern im Christus. И вот такое вот упрямое решение. Und so eine hartnäckige Entscheidung. Вот такое вот упрямое посвящение Господу. Und so eine hartnäckige Hingabe gegenüber dem Herrn. Откроет для тебя новый уровень отношения с Богом. Wird dir eine neue Ebene in der Beziehung zu Gott offenbaren. Послушайте, нам необходимы трудности. Hört bitte genau zu, wir brauchen. Чтобы also мы, wir brauchen sie die Schwierigkeiten. Чтобы мы могли приносить плод. Damit wir die Frucht bringen können. Okay. Okay. Представьте себе, если Also stellt euch vor, над нами всегда будет светить солнце. Wenn über uns immer die Sonne scheinen wird, никаких облаков. Es würden keine Wolken da sein. То во что превратится наша жизнь? Dann in was wird sich unser Leben verwandeln? Voilà, fort. Oh, wow, das ist einfach nur lauter Chillen. Всегда так было. Also es wäre cool, wenn es immer so eine Chillzeit sein würde. Нет. Aber nein. Нет. Nein. Когда светит солнце? Wenn die Sonne scheint. Жаркое солнце. Also eine heiße Sonne. Когда нет дождей, когда нет облаков. Wenn es keine Wolken gibt, wenn es keinen Regen gibt. Когда нет бурь. Wenn es keine Stürme то gibt. То это пустыня. Dann ist es eine Wüste. Это Сахара. Das ist eine Sahara. Где ничто не растет. Wo nichts wächst. Это бесплодность. Das ist eine Unfruchtbarkeit. Нам не нравятся эти бури. Also wie mir uns gefallen diese Stürme тоже не nicht. Нравится. Also ich mag sie auch nicht übrigens. Мы любим покой и солнышко. Also wir lieben die Ruhe und schöne Sonne. Но без бурь и штормов мы останемся бесплодными. Aber ohne diese Stürme bleiben wir fruchtbar. И вот секрет победы в том, und das Geheimnis des Kampfes чтобы darin, научиться преодолевать вот эти бури, diese Stürme zu lernen, zu überwinden. И чтобы они не убили нас, но сделали сильнее. Damit sie uns nicht töten, sondern damit sie uns stärker machen. И вот легко быть сильными в добрые времена, правда? Also es ist leicht, stark zu sein zu guten Zeiten, можно nicht, даже других учить. Man kann auch andere belehren und helfen. Но именно в трудностях испытывается наша вера. Aber genau in den Schwierigkeiten wird unser Glaube geprüft. Испытывается наша верность, наша выносливость. Es wird unsere Treue und unsere Hartnäckigkeit und Beständigkeit насколько geprüft. Насколько ты действительно надежный, выносливый? Wie viel tatsächlich bist du ein Mensch, auf den man sich verlassen kann? Потому что говорить можно много. Denn man kann sehr viel Blabla machen. И многие говорят. Und viele reden viel. Но когда ты на деле сам себя испытываешь, ты знаешь, какая тебе цена, так сказать, да? Und wenn du tatsächlich in der Tat, wenn du in dieser Situation steckst, dich prüfst, dann weißt du, wer du bist. Откажись oder wie stark от Христа. Du bist. Also du sollst dich vom Christus lossagen. И мы возвратим тебя к детям и к жене. Und wir werden dich wieder zu deiner Frau und zu deinen Kindern zurückbringen. Никто не узнает. Und keiner wird das erfahren. Кроме Христа. Außer dem Christus. И вы знаете, когда приходят испытания, wisst ihr, wenn Prüfungen kommen und когда приходит буря, wenn dieser Sturm kommt, тогда хочется сбежать, прятаться. Dann möchte einfach mal nur abhauen und sich verstecken. И у тебя есть единственное место, und du hast einen einzigen Ort, где ты можешь спрятаться, wo du dich verstecken kannst, где ты можешь получить решение, wo du Lösung bekommen kannst, ответ и силу, also Kraft und eine Antwort. Это войди в свою комнату. Das ist dein Zimmer, in das du reingehst. Закрой за собой дверь. Mach die Tür hinter dir zu. Помолись Отцу, который тайно. Bete zum Vater, wo in die in den das Geheime reinguckt. И он воздаст тебе явно. Und wird dir in dem offensichtlichen belohnen. Матфея 6 глава. Das ist Matthäus 6. Иисус поступал так же. Und Jesus hat genauso gehandelt. Когда ему было больно. Wo er Schmerzen hatte. Он шел и искал уединенное место, где он мог помолиться. Also, wo es ihm nicht so gut ging, dann ging er, hat er sich vereinsamt und hat gebetet. Библия говорит. Die Bibel sagt. Находясь в борении, прилежно молился. Also, wo er in den Kämpfen war, hat er fleißig gebetet. Когда ему было особенно трудно. Wo bei ihm ganz schwierig war um ihn herum. Иисус прилежно молился. Jesus hat umso mehr gebetet. И в этом был секрет его силы. Und in dem war das Geheimnis seiner Kraft. Теперь первый совет, как прийти к победе. У меня три, да, помните? Also, ich habe drei Tipps. Also, der erste Tipp. Первый совет. Also, как прийти к победе? Also, wie erreicht man einen Sieg? Ищи силу у Бога. Also, suche nach der Kraft bei Gott. Если в трудностях мы будем искать силу у Бога, wenn wir in Schwierigkeiten nach der Kraft Gottes suchen, то испытание может стать для нас бонусом. Dann kann diese Prüfung für uns zu einem Bonus werden. Может стать благословением. Das kann in einen Segen verwandelt werden. И когда ты все это пройдешь, und wenn du das Ganze durchgehst, ты вкусишь этот вкус победы. Also du wirst den Sieg schmecken. Wow! Und dann wirst du einfach nur begeistert wow. sein. Mm-hmm. И твои духовные мускулы не укрепятся. Und deine geistlichen Muskeln, sie werden stärker. Я люблю жемчуг. Also ich liebe Perlen. Знаете, как жемчуг образуется, да? Wisst ihr, wie Perlen überhaupt zustande kommen? Mm-hmm. Mm-hmm. Жемчуг образуется в устрице. Also eine Perle ist in so eine Auster. Когда туда попадает песчинка. Und wenn dort irgendein Körnchen reinkommt. И вот чем дольше вот эта раздражающая песчинка находится в раковине. Und je länger dieses Körnchen, das ständig die Auster reizt, то есть, можно, also drin bleibt, можно сказать, чем дольше боль, also man kann so sagen, je größer und je länger der Schmerz, тем ценнее становится жемчужина. Desto wertvoller wird eine Perle. Трудности, они меняют нас. Also Schwierigkeiten verändern uns. Вот чем сильнее огонь испытания, also je größer das Feuer der Prüfung ist, тем выносливее и драгоценнее становится твоя вера. Also desto wertvoller und desto tragfähiger wird dein Glaube. Еще один момент, который поможет тебе прийти к победе. Und noch ein Moment, was dir hilft, zum Sieg zu kommen. И что нам так часто не хватает. Und was uns oftmals fehlt. Это понимание Божьей цели вот в этой ситуации. Also das Verstehen vom Gottes Ziel in dieser Situation. Как мы можем узнать Божью цель, когда у нас трудности большие? Also wie können wir ein Ziel Gottes darin sehen, wenn wir Schwierigkeiten haben? Вот второй совет. Also zweiter Tipp. Читай его слово. Lese sein Wort. Оно поможет тебе понять Божьи цели. Das wird dir helfen, Gottes Ziele zu begreifen. А конкретно? Und konkret? Изучай, как Бог помогал библейским героям пройти через их проблемы. Also konkret studiere die Geschichten von diesen Helden, wie sie die Prüfungen durchgestanden haben. Читай книги о героях веры. Und lese Bücher über die Helden des Glaubens. Это откроет тебе Божье сердце. Das wird dir das Herz Gottes öffnen. И ты увидишь, как Бог приведет тебя к победе. Und du wirst sehen, wie Gott dich zu einem Sieg bringen wird. Потому что weil это его большое желание. Weil das sein größter Wunsch ist. И третий совет. Und der dritte Tipp. Как прийти к победе. Also wie erlangt man einen Sieg? Тренируйся. Also trainiere. Тренируйся. Trainiere. Okay, мы okay. рассмотрим библейскую историю. Also wir wollen mal das anhand der biblischen Geschichte mal sehen. Победу Давида над Голиафом. Also der Sieg von Goliath von David über Goliath. Эту историю все знаете, я не буду ее рассказывать подробности. Also die Geschichte kennt jeder von euch, also ich werde sie jetzt nicht detailliert erzählen. Только некоторые моменты. Also nur ein paar Momente daraus. Итак, филистимляне и израильтяне собрались на войну. Also die Philister und die Israeliten haben sich zu einem Krieg versammelt. Противники равные по силе. Und die waren alle beide, also die haben alle beide genau dieselben Kräfte gehabt. И вот обе армии расположились на склонах гор. Und beide Armeen sind auf den Hängen von einem Berg, haben sie ein Lager aufgeschlagen. Между ними равнина. Und zwischen denen war ein Tal. И чтобы атаковать противника, нужно было спуститься с горы, перебежать эту равнину и подняться на гору к противнику. Also um den Feind zu attackieren, mussten sie praktisch vom Berg runter über den Tal und auf den Berg zu ihm. Это было равно самоубийству, правда? Also das gleich praktisch einem Selbstmord. Поэтому филистимляне выставили свое элитное оружие. Deswegen haben die Philister ihre beste Waffe daraus gestellt. Великана Голиафа. Also den Riesen, den Goliath. Это был какой-то монстр. Das war irgendein riesiger Monster. Шестипалый, огромного роста. Also der war 3 Meter hoch. Посмотрите на свои пальцы. Also schaut mal. Also er hat 6 Finger gehabt. Сколько пальцев у тебя? Also schaut mal auf eure Hand, wie viele Finger habt ihr? Сколько? 5. Also 5. А у него было 6. Und er hat 6 gehabt. Stell dir vor, also noch mehr. 6 уже страшно, правда? Also auch wenn man schon 6 Finger hat, jagt schon ein Schrecken ein. Wenn du schon gleich die 6 zeigst, dann kannst du jemanden erschrecken damit. Okay. Почти 3 метра ростом. Я специально считала. Also war fast 3 Meter groß. Ich habe das extra gezählt. Ну, мне уже страшно. Also, ich fürchte mich jetzt schon. Весь в броне. Also, voll in der, mit der Rüstung. Только лицо его было открыто. Also, nur sein Gesicht war offen. И он наводил просто такой ужас на израильскую армию. Hat so einen Schreck eingejagt dem israelitischen Kämpfer. Он просто выходил так: «Вау!» И уже все бежали. ist einfach so rausgekommen und sind schon alle auseinandergelaufen. Давайте почитаем. Lass uns das mal lesen. Первое царство 17:8-10:11. Also 1. Samuel, die Verse 18 und 11. Und er stellte sich hin und rief den Schlachtreihen Israels zu und sprach zu ihnen: Weshalb seid ihr hier ausgezogen, um euch für den Kampf zu rüsten? Bin ich nicht ein Philister und ihr seid Sauls Knechte? Er wählt euch einen Mann, der zu mir herabkommen soll. Und weiter sprach der Philister: Ich habe am heutigen Tag die Schlachtreihen Israels verhöhnt. Gib mir einen Mann und lasst uns miteinander kämpfen. Als Saul und ganz Israel diese Worte des Philisters hörten, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. Okay. Я филистимлянин, кричит он. Also er schreit: Ich bin ein Philister. А вы кто, израильтяне? Und wer seid ihr, Israeliten? А вы кто? Wer seid ihr überhaupt? Вы Божий народ. Ihr seid Gottes Volk. Вы что, забыли? Habt ihr das vergessen? Я филистимлянин. Also ich bin ein Philister. А вы-то кто? Und wer seid denn ihr? Язычник так уверен в своей победе. Also so ein Ungläubiger war so sicher seinem Sieg. А верующие всемогущего Бога наложили штаны и бегут от него. Und die Gläubigen, die an einen allmächtigen Gott glauben, haben die Hosen gemacht und sind abgehauen. И представь себе, что вообще, что за ситуация вообще здесь происходит. Also, stellt euch überhaupt diese Situation vor. И я хочу тебе сказать. Und ich will dir eins sagen. Когда ты сражаешься. Wenn du kämpfst. Со своим искушением. Mit deiner Versuchung. Помни, кто ты. Also, denke dran, wer du bist. И кто на твоей стороне. Und wer auf deiner Seite steht. Аминь. Amen. Давид пришел просто проведать своих братьев. Der David kam einfach seine Brüder zu besuchen. Он вообще не собирался сражаться. Er hat überhaupt nicht vorgehabt zu kämpfen. Это была не его битва. Also das war nicht sein Kampf. Он вообще не был профессиональным воином. Er war überhaupt kein professioneller Krieger. Но когда он услышал слова Голиафа, aber als er die Worte von Goliath hörte, он был так возмущен. Er war so dermaßen empört. Кто это? Wer ist das? Что позорит Израиля? Der Israel verhöhnt. Он поносит войско Бога живого. Also verhöhnt die Armee von dem das zu Gott gehört, zum lebendigen Gott gehört. Представьте, Давид в этом сборище трусов видит войско Бога живого. Also und stellt euch vor, der David sieht bei diesen Feiglingen sieht er trotzdem das Gottes Volk, Gottes Kämpfer. Оптимист, also der war so ein Optimist. Mm-hmm. И вот он пытается их вдохновить. Und versucht sie so aufzubauen. С вами Бог, идите, сражайтесь, вы победите. Mit euch ist Gott, geht und kämpft und ihr werdet gewinnen. Но там не нашлось верующих. Aber dort gab's keine Gläubigen. И вот 32, 37 стих мы не будем читать. Und so die Verse 32 und 37, wir werden здесь sie nicht lesen. Давид приходит к Саулу и говорит: Я пойду. Hier kommt der David zu Saul und sagt: Ich gehe. Я пойду. Я сражусь с этим монстром. Also ich gehe hin und ich werde diesen Monster besiegen. Прочитайте дома сами. Also bitte lest das zu Hause selber durch. Первое царство, 17 глава. Also 1. Samuel, Kapitel 17. И вот обратите внимание, можно показать здесь? Lass uns das auf dem Beamer zeigen. Да. Обратите внимание. Also bitte achtet darauf. На уверенность Давида. Auf die Überzeugung von David. Господь, который спас меня от льва и медведя, спасет меня и от руки этого филистимлянина. Какой там стих? David sprach aber, so soll das 34, Vers 34. Dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters. Wenn nun ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde hinwegtrug, nee, das ist weiter. Okay. Он не просто верил, он знал это. Also er hat nicht nur einfach geglaubt, er wusste es. Вот мы иногда говорим, ну может быть, ну если там звезды сойдутся, да? Er hat nicht so gedacht, na ja, wenn es vielleicht doch ich Glück habe oder die Sterne sind günstig. Он знал это, он был уверен в своем Боге. Also er wusste, er war überzeugt und war sicher in seinem Gott. У Давида уже был опыт сражения с не менее опасными противниками. Also der David hatte schon Erfahrung gehabt mit den schlimmen Feinden. И вот Саул решил помочь юноше. Und so hat der Saul beschlossen, dem David zu helfen. Он дает ему свое оружие, свои доспехи. Er gibt ihm seine Waffen, er gibt ihm seine Rüstung. Но Давид, он не привык к методам Саула. Aber der David war nicht gewöhnt an die Methoden von Saul. У него были свои методы победы. Er hat seine eigenen Methoden für den Sieg. И вот неважно, какое у тебя оружие. Und es ist unwichtig, welche Waffen du hast. Какой ты которым ты сражаешься с своими трудностями. Mit denen du mit deinen Schwierigkeiten zurechtkommen willst. Может быть, ты всю Библию наизусть знаешь. Vielleicht kannst du die ganze Bibel auswendig. Может быть, ты мертвых можешь воскрешать. Vielleicht kannst du Toten auferstehen lassen. Но если Бога с тобой не будет, aber wenn Gott nicht mit dir sein если wird, ты пытаешься сражаться своей человеческой силой, wenn du versuchst mit deiner menschlichen Kraft zu kämpfen, своим разумом, also mit deinem Verstand, у тебя не получится, dann wird das bei dir nicht klappen. Важно, чтобы Господь был с тобой в твоей битве. Wichtig, dass der Herr in deinem Kampf ist. Das ist der Vers 37. И Давид это хорошо уяснил. Genau, und David hat das sehr gut erklärt. И мы читаем даже в 45-47 стихе. Und wir lesen sogar in den Versen 45 und 47. Когда Давид обращается к Голиафу, wo der David sich an den Goliath wendet, и он говорит, что ты сражаешься против меня мечом, копьем. Er sagt, du kämpfst gegen mich mit deinem Schwert und mit deinem Spieß. А я иду против тебя во имя Господа. Und ich gehe gegen dich mit dem Namen des Herrn. И сегодня я поражу тебя. Und ich werde dich heute niederstrecken. И все узнают. Und jeder wird erfahren. Вот Давид был натренирован в предыдущих битвах. Also der David war vorher gut trainiert auf den vorherigen Kämpfen. С львами, медведями. Also mit den Löwen, mit den Bären. Это была подготовка. Das war eine Vorbereitung. Тогда ставка была овца. Damals war der Preis eine Ziege. И он все равно сражался на не на жизнь, а на смерть. Er hat trotzdem dann bis aufs Blut gekämpft. А теперь ставка был весь народ. Und hier war praktisch der Preis das ganze Volk. И Давид он прекрасно понимал, что это его выход. Und der David hat ganz genau begriffen, dass es sein Ausweg это ist. Это то, к чему готовил его Бог. Also, das ist das, wozu Gott ihn die ganze Zeit и он хорошо понимал, что здесь происходит. Und er hat ganz genau begriffen, was hier geschieht. И узнает вся земля. Und er sagt, die ganze Erde wird erfahren. И узнают все люди. Und alle Menschen werden erfahren, что это война Господа. Dass das der Krieg des Herrn ist. Как спасает Господь? Wie der Herr rettet. Это был наглядный пример доверия Господу. Das war ein bildhafter Beispiel, wie der Herr wirkt. Это когда дьявол атакует тебя. Also wenn der Teufel dich attackiert. Он всегда выставляет свой авангард. Also er stellt immer seine ganze Rüstung, also seine ganzen Waffen. Огромную проблему. Also er stellt vor dir ein Riesenproblem. От которого хочется сбежать и спрятаться. Wo man einfach abhauen möchte und sich verstecken will. И он пытается сходу запугать тебя, чтобы ты даже не пытался сражаться. Und er will dich eigentlich gleich dich einschüchtern, damit du überhaupt dich erschreckst und aufgibst. Но если ты победишь, aber wenn du победишь все остальное. Wenn du gewinnen wirst, dann wirst du alles andere auch gewinnen. Как Давид победил Голиафа, победил всю филистимскую армию. So wie der David den Goliath besiegt hat und die ganze philistische Armee. Кто этот юноша, спросил Саул. Also Saul hat gefragt, wer ist dieser junge Mann? Не знаю. Keine Ahnung. И пусть тебя никто не знает. Und er soll dich keiner kennen. Пусть у тебя нет какого-то звания или погон. Vielleicht hast du keinen Rang und keine, Господь знает тебя. Der Herr kennt dich. И Он готовит тебя к твоим решающим битвам. Und er bereitet dich vor zu diesen Kämpfen, die etwas bringen. Тренируйся, не прогуливай тренировки. Also trainiere und verpasse die Trainingseinheiten nicht. Я бы хотела много еще рассказать. Ich würde euch gerne noch mehr erzählen. О других героях веры. Also über die anderen Helden des Glaubens. Время не позволяет. Aber unsere Zeit erlaubt es uns nicht mehr. Может быть, в среду, если. Vielleicht am Mittwoch, wenn es klappt. Okay. Господь, Он знает нас. Der Herr kennt uns. Господь знает наши битвы. Der Herr kennt unsere Kämpfe. Вот все эти люди, also all diese Menschen, о которых мы читаем, über die wir hier lesen, в 11 главе Евреям, also in Hebräer 11, или мы читаем Деяния апостолов, oder Apostelgeschichten, или мы читаем в книгах о героях веры, oder ob wir das in den Büchern über die Helden des Glaubens lesen. Все эти люди не были суперменами. Also all diese Menschen waren keine Superhelden, also Supermen. Подобно Бэтмену или Человек-паук, да? Also nicht wie Batman oder jemand anders. Супермен. Супермен, Бэтмен, Спайдермен. Боролись внутри себя со своими страхами. Also all diese Menschen haben mit ihren innerlichen Ängsten gekämpft. И миссионер Хадсон Тейлор, который принес Евангелие в Китай. Und auch Missionar der Hudson Taylor, der nach China das Evangelium brachte damals. И отец-сирот Георг Мюллер. Und Georg Müller, das war der Vater von den Waisen. И миссионеры Стэн и Пат Стэнли, которые жили среди людоедов в Индонезии. Und Stan und Pat Stanley, diejenigen, die unter den Kannibalen gelebt haben. И многие-многие другие. Und viele andere. Всем им хотелось убежать и спрятаться. Alle wollten sie einfach nur abhauen und sich verstecken.